Berufung von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Berufung. Es rauschte durch die Luft wie Adlerflug, und wetterleuchtend stieß herab der Engel. Nimm dieses Bußgewand und folge mir. Wohin? Mit Ruten weiß ich dir den Weg. Um welchen Lohn? Ein Biss von Odins Rappen. Oben am Kreuzweg, wo der Erdenpass die Götterstraße schneidet. Und das Ende? Ein Sturz vom Gipfel jenseits in den Abgrund. Dein Wort ist Hohn, empfange Spott zur Antwort. Doch um den Waldsprung schlich er unbemerkt zurück zum Engel, zupfte seinen Mantel. Ist's Wahrheit, werd ich spüren Odins Rappen? Ende von Berufung. Aufgenommen von Sonja.